WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende. Und ich freue mich jetzt auf die neue Woche mit euch. Die beginnt wie immer mit einer freien Themennacht. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Valerie ist hier. Valerie ist die 28-jährige erste Anruferin. Hallo Domian. Hallo Valerie. Hallo. So, über was reden wir? Ich bin so aufgeregt, ich kann dir gar nicht sagen. Ich auch total. Bitte frag mich, bitte. Ich zitter gerade total. Ich krieg gar kein Wort raus, Valerie. Wenn ich mit dir telefonieren muss, bin ich so aufgeregt. Okay, Domian. Wie geht's dir denn so? Es geht. Ich bin so froh, dass ich mal mit dir sprechen darf. Ich schaue deine Sendung schon so lange. Ja. Ich habe ein ganz, ganz ernstes Problem, auch wenn ich jetzt hier so lache. Mhm. Es geht um meinen älteren Bruder. Ja. Der ist 36 Jahre alt. Ja. Und hat mir gesagt, er möchte sich innerhalb der nächsten 6 Monate das Leben nehmen. Oh je, das ist natürlich ganz schlimm, wenn man das gesagt bekommt von einem nahen Menschen. Erstmal, wie nah ist euer Verhältnis? Wie eng ist das Verhältnis? Wir sind insgesamt 5 Geschwister. Mhm. Ich bin die Zweitälteste, er ist der Älteste und daher stehe ich ihm am nächsten. Er sagt auch von sich selber, dass ich ihm die nächste Bezugsperson bin, die er selber hat. Okay, das ist hat ein großes Gewicht, wenn man ja, das sagt. Ja. Warum will er sich das Leben nehmen? Das hast du sicher sofort gefragt. Warum? Die Geschichte ist die, dass er seit zweieinhalb Jahren drogenabhängig ist, tablettenabhängig ist. Welche Leider. Drogen nimmt er? Schmerzmittel. Achso, ausschließlich Medikamente? Ausschließlich Medikamente, ja. Genau. Aufgrund einer Rückenerkrankung, wo er damals leichte Dosen von dem Arzt verschrieben bekommen hat, die aber immer weiter gesteigert hat, dann noch ein paar persönliche, psychische Probleme dazugekommen sind, leider Gottes. Und er mittlerweile halt gar nicht mehr ohne diese Tabletten klarkommt. Ja. Und er hat hast mir... Du, kurze Frage. Generell ist es ja nicht so dramatisch, wenn man mal über einen etwas längeren Zeitraum Tabletten nimmt. Wie stark sind diese Tabletten? Hast du darüber einen Überblick? Sie sind sehr stark. Sie fallen zum Beispiel unter das Betäubungsmittelgesetz vom Arzt. Ja. Er hat die Dosis immer weiter gesteigert, sodass er im Moment eine Tablettenanzahl pro Tag einnehmen muss, die ein normaler Mensch wahrscheinlich gar nicht so leicht überleben würde, sage ich mal. Weiß das sein behandelnder Arzt? Ja. Und der duldet das? Der duldet das, weil er weiß, dass mein Bruder ohne diese Tabletten überhaupt nicht mehr klarkommen würde, sagen wir es mal so. Ja. Und dabei geht es gar nicht um die Schmerzen, sondern um die Abhängigkeit. Genau. Okay. Du wolltest gerade noch was erzählen. Ja, also die Geschichte ist ein bisschen komplex. Er hat mir halt erzählt, er hat im Moment einen diversen Tablettenvorrat zu Hause, den er sich wohl in den letzten Monaten oder innerhalb des letzten Jahres angehäuft hat und jederzeit bereit wäre, sich daraus einen tödlichen Giftcocktail zu mischen, den er auch nachts trinken würde, um seinen Problemen zu entfliehen. Lebt er alleine? Er lebt alleine im Moment. Er hat eine Lebenspartnerin, hat sich vor 2 Jahren von seiner noch Ehefrau getrennt. Die beiden waren 16 Jahre verheiratet. Die Ehe ging auseinander, weil es einfach nicht mehr funktioniert hat. Aber mein älterer Bruder gibt sich halt einfach die Schulter dran, dass seine noch Ehefrau massiv durchhängt seit 2 Jahren. Und die Kinder mit ihm nichts mehr zu tun haben möchten. Wie viele Kinder hat er? 2. Wie alt sind die? Die Tochter ist 13, der Sohn ist 9. Und die Kinder leben bei der Mutter? Bei der Mutter, genau. Und die Kinder wollen immer mit ihm, mit deinem Bruder, nichts zu tun haben? Doch. Die wollen mit ihm was zu tun haben, aber die Mutter, seine Noch-Ehefrau, macht ihm halt vor den Kindern jeden Tag Vorwürfe, dass er das Allerletzte wäre, weil er weggegangen ist und so weiter und so fort. Also da sind ja eine ganze Menge Baustellen bei deinem Bruder. Ja. Die Erkrankung, die Sucht, die Trennung von der Frau, von der Partnerin, dann das mit den Kindern. Wie ist das beruflich? beruflich ist er in einem festen Job. Er hat körperlich viel zu tun jeden Tag. Also das heißt, er muss viel körperlich arbeiten, auch deswegen auch die Abhängigkeit wahrscheinlich von den Schmerzmitteln, weil er ohne die gar nicht mehr arbeiten könnte. Ah, aber den Job bewältigt er trotz der großen Menge von Tabletten, ja, die er annimmt. Ja, obwohl der Arzt ihm gesagt hat, er müsste ganz dringend in eine stationäre Therapie gehen, weil sonst eventuell noch Schlimmeres passieren könnte. So. Aber das traut er sich halt nicht. So. Und da sind wir genau gerade bei dem Punkt. Also zunächst einmal, wenn jemand das sagt, ich will mir in den nächsten 2 Monaten das Leben nehmen, dann ist das immer ein Hilfesignal. Wenn jemand ganz fest entschlossen ist, das zu tun, der sagt gar nichts mehr, der macht es irgendwann. Das ist ein Hilferuf. Und ich finde, so wie du es gerade geschildert hast, Valerie, ist das kompliziert und problematisch, aber deinem Bruder ist zu helfen. Und der Arzt hat schon das sehr Richtige gesagt. Er muss in eine stationäre psychologisch-psychiatrische Behandlung. Dorian, das Problem ist einfach, er weiß das alles, ja? Ja. Immer wenn er irgendwelche Tabletten genommen hat, ist er absolut depressiv drauf und erzählt mir, er nimmt sich in den nächsten 2 Stunden sein Leben. Und ich wäre die einzigste Person, die davon wissen dürfe und dass ich nicht so alleine vor seinem späteren Grabmal stehe und mir dann die Fragen stellen muss, warum hat er das getan? Also er weiht mich praktisch in seinen Plan mit ein. Was schon schlimm genug ist, dich auch noch so zu belasten und dich quasi auch mit dem Gewissen so zu beschweren. Kannst du ihm denn nicht klar machen, du scheinst ja wirklich einen guten Draht zu ihm zu haben und auch eine Vertrauensebene, dass es einen Ausweg gibt, dass der Ausweg aber über die Klinik läuft. Warum will der denn nicht in die Klinik? Ich habe es versucht. Ich versuche es immer noch. Ja. Das Problem ist, ich bin auch noch berufstätig. Ich bin selbstständig tätig. Mhm. Er ruft mich jeden Tag bald an, erzählt mir von seinen Problemen und ich schaffe es einfach nicht zu sagen, geh bitte in eine Therapie. Doch, das musst du schaffen. Das bringt überhaupt gar nichts, wenn der dir jeden Tag, ich sag's jetzt mal ganz, ganz böse, die Ohren zuredet. Damit mindere ich nicht, dann will ich sein Leiden nicht mindern. Aber da dreht ihr euch im Kreis, ihr beiden. Du musst den jetzt. Das musst du machen, weil du ihn als Schwester liebst. Du musst den jetzt ein bisschen harter anfassen. Du musst ihm klar machen, dass er schnell, so schnell wie möglich, dem Rat seines Arztes folgen sollte und muss. Und er muss in die Klinik gehen. Er hat nichts zu verlieren in einer Klinik. Ja. Er hat überhaupt nichts zu verlieren. Er ist doch nicht im Gefängnis da, das kannst du ihm doch auch sagen. Wenn er keinen Bock mehr hat, dann geht er halt. Aber so, er hat Kinder, er hat 2 Kinder. Sich das Leben zu nehmen, ist ja das Schlimmste, was er überhaupt allen antun kann, eben auch seinen Kindern. So kannst du ihn doch auch versuchen zu erreichen, dass er es nicht nur für sich macht, sondern eben auch für seine Kinder. Habe ich alles versucht. Ich habe manchmal auch das Gefühl, er möchte gar nicht wirklich aus seiner momentanen Situation irgendwie rauskommen. So, ja? Ich habe auch den Eindruck, wie du mir das gerade schilderst, dass der es sich auch ein bisschen bequem gemacht hat in der Rolle des Leidenden. Und in eine Klinik gehen heißt, sich auch ein bisschen in den Arsch zu treten und nach vorne zu schauen. Und so kommt er mir gerade nicht vor, wie du ihn mir schilderst. Wenn man in so einer Not ist, da muss man doch alle Kräfte in sich aktivieren und sagen, okay, dann gehe ich jetzt diesen Schritt. Du kennst meine Sendung, wie viele Leute haben mir das hier schon erzählt, die das gemacht haben und denen es dann wirklich gut ging hinterher. Wenn der da nur sitzt und jammert, es hört sich auch so jammerig an, was du mir da erzählst. Dann passiert ja nichts. Und dir macht er noch ein schlechtes Gewissen und macht dir auch noch das Herz schwer. Das stimmt, ja. Kannst du denn nicht mal vielleicht Kontakt zu dem... Kennst du den Arzt auch, seinen Arzt? Nein. Dumian, ich war ja sogar schon so weit, dass ich versucht habe, bei irgendeinem wildfremden Arzt so ein Betäubungsmittelrezept zu bekommen, um ihm zu helfen. Um was zu besorgen? Seine Tabletten. Nein, das darfst du nicht machen. Dann machst du dich mitschuldig und kommst mit in die Spirale rein. Deine Hilfe darf nur darin bestehen, dass du ihn massiv unter Druck setzt, dass der in die Klinik geht. Du kannst ihm dabei helfen, eine Klinik zu suchen. Können wir dir gleich auch noch ein paar Sachen an die Hand geben. Das kannst du alles machen. Du kannst ihm sagen, ich rufe da sogar an für dich in der Klinik und sag, das und das soll passieren. Aber bitte keine Medikamente besorgen. Darf ich dich noch was fragen? Natürlich. Mal angenommen, er macht überhaupt nichts von dem, was ich ihm jetzt rate. Ja? Eines Tages macht es wirklich, bringt sich um. Ich bin die einzige Person, die davon gewusst hat. Muss ich mir dann irgendwelche Vorwürfe machen, dass ich schuld bin daran? Nein. in dem Moment, wo du jetzt erstmal alles, wo du erstmal alles unternimmst, was in deiner Macht steht. Wir reden ja nicht von einem Minderjährigen, sondern von einem erwachsenen Mann, der für sich selbst auch verantwortlich zeichnet. Wenn du alles getan hast, was du tun kannst, dann ist es letztendlich seine Entscheidung. Wenn es ganz akut ist, dann kann man ihn natürlich, einen Krankenwagen anrufen und sagen, hier, er ist selbst tötungsgefährdet, ihm muss geholfen werden. Wenn das dann aber irgendwann im Stillen macht, trägst du keine Schuld, keineswegs. Okay. Keineswegs. Okay. Ich glaube, man muss in solchen Situationen darauf achten, dass man das Richtige dem Kranken vorschlägt. Und auch die richtige Hilfe anbietet. Und wenn er die auch noch dann, wenn er alles ausschlägt, dann kann man nichts mehr machen. Aber ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass der es macht. Ich habe so ein Gefühl. Mhm. Ich glaube, dass der einfach nur Drama machen will und du sollst den mitleiden, der will dich damit reinziehen und der will aber an seiner Situation gar nicht richtig radikal etwas verändern. Okay. So, jetzt ruft die Anna, meine Psychologin, dich an. Gibt dir noch ein paar Informationen, vielleicht auch ein paar Kliniktipps, mal sehen, was sie da zur Hand hat. Gibt sie dir. Danke. Und dann legst du es ihm vor und dann muss er es entscheiden. Domian, kannst du mir noch ein Autogramm schicken oder zwei? Ja, dann sagst du meiner Psychologin bitte deine Anschrift. Dankeschön, dann wünsche ich dir und euch natürlich von Herzen viel Glück, Valerie. Ich danke dir. Gerne. Tschüss. Tschüss. Ciao. 0800 220 50. Wisst ihr, ich will gar nicht mit euch über dieses Dschungelcamp groß reden, weil ich weiß, dass auch vielen Leuten hier von dieser Sendung die Sendung sehr, sehr, sehr auf die Nerven geht. Und ich muss auch sagen, diesmal bin ich auch nicht so dabei. Aber ich würde mich ganz gerne mit euch darüber unterhalten, wie ihr euch dieses Phänomen erklärt, dass diese Sendung so einen gigantischen Erfolg hat. Weitaus mehr Einschaltquote hatte zum Beispiel als Wetten, dass und zu einer sehr späten Sendezeit gesendet wird. Und quer durch die Gesellschaftsschicht, was man so hört, also was ich so mitbekomme, gucken das auch quer durch alle Bildungsschichten die Leute. Was ist eure Meinung, was dahinter steckt? Was ist das? Warum gucken die Leute so eine Sendung und warum haben die da Marktanteile von 50-52%, was gigantisch ist für eine Sendung? Würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Hier ist Manuel. Manuel ist 29. Guten Morgen, Manuel. Hallo, Domian. Hallo, Manuel. Was ist dein Thema? Ja, ich finde es erstmal total toll, dass ich direkt bei meinem ersten Versuch in deine Sendung gekommen bin. Das gelingt manchmal auch. Das gelingt manchmal auch. Und der Grund meines Anrufs ist, ich habe letzte Woche deine Sendung geguckt. Mhm. Und da war eine ziemlich verzweifelte Dame am Telefon, die gemeint hatte, sie fühlte sich von ihrem Mann oder sie fühlte sich ihrem Mann gegenüber nicht attraktiv. Genau. Ich habe mit den beiden gesprochen, mit dem Pärchen. Und genau. Sie hatte deshalb keine Lust mehr auf Sex, weil sie sich schämt wegen ihres Körpers. Sie war 59 Jahre alt. Genau so war das. Mhm. Und da hattest du nachgefragt, wie sie denn aussieht. Und dann erzählte sie, sie hätte Kleidergröße 36. Was schon sensationell ist für das Alter. Was sensationell ist für das Alter, okay. Was mich aber auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat, weil das doch zeigt, wie dieses Idealbild der schlanken Frau doch in der Gesellschaft vorzuherrschen scheint. Und das fand ich sehr, sehr schade. Mhm. Und deshalb wollte ich jetzt mal anrufen, um allen Frauen, die halt ein bisschen mehr auf den Rippen haben, die mollig sind oder auch dick sind, Mut zu machen, ja, dass es auch Menschen gibt. Zum Beispiel der Manuel. Zum Beispiel mich, die das gut finden. Verstehe, du stehst auf dicke. Ich stehe auf mollige bis dicke Frauen, richtig. Wie dick dürfen sie sein? Bis wo, bis zu welcher Kilogrenze? Also ich habe da eigentlich keine genaue Grenze. Ich gehe nur immer davon aus, wenn es ungesund aussieht oder wenn man den Eindruck hat, die Frau könnte auch schwer krank sein, deswegen, dann finde ich es auch nicht mehr attraktiv, weil ich mir dann auch einfach Sorgen um die Gesundheit mache. Aber solange das noch im weitesten Sinne gesund aussieht, darf das gerne nach oben offen sein. Also da. Hast du im Moment eine Freundin? Ich habe im Moment eine Freundin, auch schon sehr, sehr lange, ja. Darf ich fragen, wie groß und wie schwer sie ist? Das weiß ich gar nicht genau, wie schwer sie ist. Die Kleidergröße ist 46. Ja, das ist schon ein Tick mehr als 36. Das kapiere ich dann auch schon. Genau. Ja. Hier hat das quasi auch angefangen, dass ich gemerkt habe, okay, es gibt auch Frauen, die entsprechen nicht der Norm und ich finde die ja sogar noch attraktiver als die Frauen, die dieser Norm eben entsprechen. Das Problem ist natürlich immer nur mit, so auch bei der Anruferin letzte Woche, wenn man sich selbst nicht mag, kann jemand von außen immer zehnmal sagen, ach, ich finde dich aber toll und du bist dick und auch attraktiv für mich, aber wenn man sich selbst nicht akzeptiert, das ist ja das Problem. Du kannst dir natürlich sagen, die Menschen akzeptieren sich deshalb nicht, weil der Normgeschmack sich in diese Richtung dünn entwickelt hat. Ja, ja. Naja, da magst du recht haben. Was ich halt schade finde, ist, wenn Frauen in einer Beziehung drin sind, also ich erlebe das zum Beispiel auch bei meiner eigenen Freundin, sie ist auch nicht so ganz zufrieden mit sich. Mhm. Und da kann ich ihr 10-mal sagen, Schatz, du bist total toll, es gibt keine tollere Frau auf der Welt für mich. Sie nimmt mir das anscheinend nicht so richtig ab. Mhm. Also sie sagt dann, ja, das sagst du nur, weil wir zusammen sind und... Aber das kennt man von sich selbst ja auch. Man, wenn einem irgendwas an einem eigenen Körper nicht gefällt, dann gefällt einem das nicht. Punkt aus. Ne? Kennst du das nicht? Dass irgendjemand dann zu dir sagt, ach, ist doch toll und ist okay und dich das aber nicht überzeugt? Ja, ich kenne das schon, aber ich finde das halt schade für die Frauen, weil ich denke mir, es gibt so viele tolle Frauen, die nicht den Normen entsprechen, absolut, die eigentlich überhaupt keinen Grund hätten, sich zu verstecken. Absolut, sehe ich und genauso. Trotzdem haben sie aber Komplexe und stehen jeden Tag vorm Spiegel und bemängeln sich und dann können 10 Männer kommen und sagen, ja, hey, ihr seid spitze. Ja, weil wir ja auch nichts anderes vorgetragen bekommen. Wir bekommen im Fernsehen, in der Werbung, in allen Medien. Wir kriegen nur junge, attraktive Leute zu sehen, die relativ schlank sind, die keine Falten haben und so weiter. Und dann wird das natürlich irgendwann auch ein Massengeschmack. Nun kam aber bei der Anruferin auch noch hinzu, dass es eben auch das Hadern mit dem Älterwerden war. Da bist du natürlich noch weit entfernt, sich das vorzustellen. Das ist natürlich auch ein Problem für viele Menschen, die dann irgendwann 60 werden. Da siehst du nicht mehr so aus wie mit 29. Das ist so. Aber auch das finde ich ja nicht schlimm. Also es gibt ja bestimmt auch alte Menschen, die noch total attraktiv sind. Und ich habe zum Beispiel auch nichts gegen Falten. Ich finde das ganz schlimm, dieses ganze Botox und diese Schönheits-OPs und ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Sagst ich bin Freund der Natürlichkeit. Ja, sagst du jetzt in deinem jugendlichen Ungestüm noch. Findest du dann irgendwann vielleicht auch ganz runzlige Gesichter? Du sagst, du findest die interessant und toll. Findest du die auch sexuell attraktiv und geil? Wenn ich selber im entsprechenden Alter bin, dann wird das bestimmt irgendwann nochmal so sein. Dann wär's super. Aber das ist eben die Sorge, die meisten Leute umtreibt, dass sie dann eben nicht mehr sexuell attraktiv sind. Aber ich stimme dir völlig zu, Manuel, weil wir zu geballert werden mit diesen ganzen normierten Dingen. Ich finde ja auch, dass im Fernsehen müssten viel mehr Leute sein, die eben auch nicht so dem klassischen Schönheitsideal entsprechen. Genau. Man kriegt das ja schon mit, dass Frauen, die dann über 50 sind oder dass die schon entsorgt werden, auch als Moderatorinnen gar nicht mehr geeignet sind. Und da sind wir Männer noch ein bisschen, wir haben es noch ein bisschen besser, wir dürfen ein bisschen länger. Aber vielleicht tut sich da was. Diese Diskussion ist ja groß im Gange. Auf jeden Fall, du stehst auf etwas molligere Frauen und wolltest eine Lanze für diese Frauen brechen. Auf jeden Fall. Ich finde es halt schade, dass die Schere so weit auseinander geht. Ja? Ja. Dass es auf der einen Seite immer so das Gesellschaftsbild gibt, wo alle denken, die Gesellschaft denkt so. Mhm. Und wenn man dann mal mit Männern spricht, dann gibt es ganz viele, die auch eine Frau mögen, wo halt was mehr dran ist, die aber einfach Schiss haben, das zuzugeben, weil sie sich vor ihren Kumpels schämen oder nicht mit einer dickeren Frau gesehen werden wollen. Und ich finde das halt total schade, weil da lügen sich am Ende alle mit in die Tasche. Ja, ja. Mir fällt gerade ein, du kennst sicher auch diese RTL-Sendung Der Bachelor. Genau, genau. So, da siehst du ja nur Püppchen. Die sehen ja fast alle gleich aus. Ich finde die auch sehr austauschbar. Ja, total. Finde ich die auch alle eher weniger attraktiv. Ja. Ja, bei dir müssen die alle ganz andere aussehen, das ist mir schon klar. Wie siehst du denn eigentlich aus? Also sprich, wie schwer oder wie dünn bist du? Ich bin 1,78 groß und 100 Kilo, also ich bin auch ein bisschen... Ah, ja. Das ist auch interessant. Manchmal sind es sehr, sehr, sehr kranke und schlanke Männer, die auf dickere Frauen stehen. Aber bei dir, dann ergänzt sich das ja wunderbar. Genau. Und du magst dich auch so, wie du bist. Ja, auf jeden Fall. So, nun wollen wir aber nicht zu sehr die Posaunen blasen für die Dicken. Weil natürlich muss man auch sagen, dass ab einer gewissen Kilozahl leidet einfach die Gesundheit. Das muss man auch immer sagen. Ne? Das ist richtig, so. Auf jeden Fall. Manuel, danke für die Äußerung. Finde ich sehr nett von dir. Okay, könnte ich auch noch ein Autogramm haben, vielleicht? Wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, danke. Tschüss, ciao. Okay, tschüss. 0800 220 50. Die Steffi. Steffi ist 31. Hallo Steffi. Guten Abend, hallo. Hallo Steffi. Hallo. So Steffi, du hast uns hier angerufen. Über was möchtest du gerne mit mir sprechen? Ich habe unwahrscheinlich viele Probleme in meiner Ehe und mein Leben läuft gerade nicht so wirklich rund. Wie lange bist du denn schon verheiratet? Ich bin jetzt seit 13 Jahren verheiratet. Ah, so lange schon. Mhm. Kinder? Eine Tochter haben wir. Wie alt ist die Tochter? Die ist 12 Jahre. Mhm. Kam die gleich nach der Ehe damals? Also ganz alle, genau. Ja. Was läuft denn nicht gut in der Ehe? Ich weiß nicht, irgendwie fühle ich mich total missverstanden und nicht wahrgenommen. Und ist das neu? Dadurch, dass mein Mann noch nur Nachtschicht hat, haben wir keine Zeit für Gemeinsamkeiten. Mhm. Das Leben läuft aneinander vorbei. Und war das früher anders? Nein. Nein, das war die ganzen 13 Jahre eigentlich so? Ja. Also zwischendurch gab es mal eine Zeit, wo es Tagschicht gab, aber die endete dann auch irgendwann zwischen 22 und 23 Uhr. Ja. Also vom Prinzip hatte sich nie etwas geändert. Okay, ich meinte es jetzt nicht nur bezogen auf die Nachtschicht, sondern auch so allgemein. Hast du dich die ganzen Jahre nicht ernst genommen gefühlt? Eigentlich nicht. Also bedingt fing das eigentlich damit an, dass ich selber wieder Vollzeit arbeiten ging. Glaube ich zumindest, dass ich mit dieser ganzen Situation auch ein bisschen überfordert bin, weil ich tagsüber den ganzen Tag aktiv bin. Mhm. Wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, ich arbeite in einem Pflegeberuf. Mhm. Wenn ich dann von der Arbeit nach Hause komme, dann beginnt für mich nicht Feierabend, sondern der eigentliche Stress, mhm. in dem ich dann immer ständig auf die Uhr schaue. Oh mein Gott, mein Mann muss gleich zur Arbeit und ich setze mich immer selbst unter Druck. Weil ich weiß, ich muss bis dahin gekocht haben, meine Tochter kommt von der Schule, also ich habe sehr hohe Ansprüche und versuche das natürlich alles zu regeln. Das klingt in der Tat nach einem sehr stressigen Leben, was du da führst. Ja. Was genau meinst du mit, ich fühle mich nicht ernst genommen? Du schmeißt ja, deinen Haushalt... Wenn ich so einen stressigen Tag oder wenn ich viel Stress auf der Arbeit hatte, einfach mal jemanden brauche, der mir mal zuhört, dann ist es nicht so, dass jemand da ist. Ich bin immer alleine. Meine Tochter, die braucht eine Mutter und keinen, der für sie da ist. Und ich wünsche mir einfach mal so eine starke Schulter, wo ich mich mal anlehnen kann, wo ich mich verstanden fühle. Ja. Ja, Sex haben wir auch keinen mehr und das belastet mich sehr stark. Wie lange habt ihr jetzt schon keinen Sex mehr? Das kann ich gar nicht so genau sagen. Das klingt nach sehr lange. Ja, für mich gefühlte Ewigkeit. Wirst mal so. Ist er denn noch bisweilen etwas zärtlich zu dir? Das Problem ist, dass ich einfach nur noch blocke. Mhm. Denn bei uns ist es so, dass mein Mann sehr, sehr, sehr schnell kommt. Mhm. Und dann lässt er dich liegen. Also nein, das nicht. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also er kommt sehr schnell, ihm geht es nicht gut dabei. Mir geht es natürlich auch nicht gut dabei. Ich versuche ihm ständig das Gefühl zu geben, dass es nicht schlimm sei, aber es ist für mich so eine seelische Katastrophe. Denn ja, und du kommst nicht auf deine Kosten. Ich versuche mich gerade so ein bisschen gehen zu lassen, dann ist es schon vorbei und macht es für mich natürlich noch schwieriger. Wobei das ja rein zeitlich schon kompliziert ist mit euch, wann ihr überhaupt Sex haben könnt. Wenn dann eh nur am Wochenende. Am Wochenende, genau. Wie ist denn das morgens? Siehst du deinen Mann morgens dann doch noch? Bevor du zur Arbeit gehst, dann kommt er oder wie geht das? Ja, so vom Prinzip her normalerweise schon. Na gut, aber das ist ja auch kein... So, dass er dann nicht immer, aber meistens dann doch schon zu Hause ist. Aber dann ist es auch so, dass ich gerade aufstehe, mein Tagesablauf natürlich, anfängt. Natürlich, da hat man auch keinen Sinn für irgendwelche Zärtlichkeiten oder dergleichen. Das geht dann ja nicht. Ja, nachmittags das Gleiche. Da steht er halt irgendwann mal auf und Wie das Kind ist da und weiß nicht, äußere Einflüsse, die wirken aufeinander. Mhm. Man hat dann ständig irgendwelche, was weiß ich, Nachbarschaftsgeschichten oder hier einen Termin, da einen Termin. Man ist ständig unterwegs und hat keine Zeit für Zärtlichkeiten. Glaubst du, er ist auch so unzufrieden wie du? Zumindest denke ich es. Im Moment ist es so, ja. Habt ihr ein Gespräch mit ihm hatte. Ja. Ich merke einfach, dass es mir überhaupt nicht mehr gut geht mit den ganzen Situationen. Mhm. Was? Ich versuche jetzt etwas zu ändern. Und das Problem ist einfach, dass ich keine Nähe mehr zulassen kann. Was ich merke, wir entfremden uns mehr und mehr voneinander. Ja. Was versuchst und ich verkrampfe total. Ja. Was versuchst du denn zu ändern? Ich versuche zumindest zu ändern, dass diese Nachtschicht ein Ende hatte. Mhm. Glaubst du daran? Obwohl ich weiß, dass es ihm damit nicht gut gehen würde. Ich verlange sehr viel ab und... Also er möchte gerne in der Nacht arbeiten, seinen Job da machen. Ja, natürlich, ganz klar. Mhm. Und ich weiß auch, was das heißt für ihn, das aufzugeben, aber... Darf ich fragen, was das ist, was er da... Ja, er ist Berufskraftfahrer. Okay, und das kann man doch tagsüber auch machen. Er möchte es ja jetzt verändern, das ist nicht das Problem. Jetzt Ich habe viele Jahre geredet und darum gehofft, dass er es macht. Ja. Letzte Woche hatten wir ein Gespräch, weil ich für mich selber an einem Punkt angelangt bin, wo ich nicht mehr kann. Ich kann einfach nicht mehr. Glaubst du denn, Steffi, dass das etwas verändert, wenn er einen anderen Lebensrhythmus hat? Ich weiß nicht, ob es etwas verändert. Ich hoffe und wünsche es mir, aber ich kann es natürlich nicht voraussehen. Denn das eigentliche Problem ist ja, dass ich keine Nähe mehr zulassen kann. Ich verkrampfe total, ich blocke total und diese Nähe, die macht mir Angst. Was? Ich kann mich einfach nicht mehr auf ihn einlassen. Was empfindest du denn für deinen Mann? Ich liebe ihn ja noch, aber ich weiß nicht, auf was für eine Art und Weise ich ihn noch liebe. Und ob wir dann nochmal auf einen Nenner kommen, das weiß ich einfach nicht. Streitet ihr auch viel? Zumindest schweigen wir viel. Also in letzter Zeit ist es so, dass wir gar nicht mehr miteinander sprechen. Was natürlich sehr belastend ist und sehr schlimm ist für eine Beziehung. Gibt es manchmal bei dir geheime Gedanken, dass du ganz ausscheren möchtest, ein ganz anderes Leben neu anfangen möchtest? Naja, wer hat das nicht? Also würde ich jetzt nein sagen, wäre es gelogen. Naja, das haben die Leute nicht, die sich in ihrer Situation wohlfühlen. Die haben es nicht. Die wollen das nicht. Ja, natürlich gut, aber ich fühle mich nicht wohl und... Was glaubst du denn, was er für dich empfindet? Nach wie vor Liebe. Ich weiß auch, mein Mann würde nie im Leben irgendetwas machen, was er bereuen würde. Also das ist wirklich so eine ganz bedingungslose Liebe. Also er will jetzt seinen Job verändern aufgrund deines Druckes, den du gemacht hast, aufgrund deiner Kritik. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen, dass du ihm das ein bisschen wegnimmst? Weil ganz einfach, ich weiß, was es für ihn heißt, das wieder zu verändern. Ist das jetzt schon richtig entschieden, dass es verändert wird? Ja. Ab wann? Er war letzte Woche wohl beim Chef und hat das für ihn geklärt. Und das setzt mich natürlich schon wieder unter diesen... Also Steffi, ich weiß jetzt nicht, warum man nun so extrem versessen drauf ist, es nachts zu fahren. Wenn er jetzt so viele Jahre nachts gefahren... Bequem, es ist einfach. Man steht auf ohne Druck. Man hat keinen Wecker, der einen nervt. Man steht auf, wenn es einem am besten gefällt. Und man hat ein easy going und man geht ganz entspannt in den Tag. Man geht entspannt zur Arbeit. Nachts ist es ein entspannteres Arbeiten als tagsüber. Okay. Ich kann das alles nachvollziehen. Ja, kann ich auch nachvollziehen, wenn man Single ist. Dann ist das eine wunderbare Sache, das so zu machen. Ich finde allerdings, wenn man eine Familie hat und eine Frau, ein Kind oder ein Kind hat und das jetzt über so lange Jahre doch sehr schwierig gelaufen ist, finde ich das völlig okay und auch legitim, dass du das kritisiert hast und dass er sich jetzt dann auch mal ein bisschen umorientiert. Vielleicht ist das die Chance für eure Beziehung und für eure Liebe. Vielleicht kannst du dich dann auch wieder öffnen. Erst dann wirst du sehen, ob es nur daran gelegen hat. Vielleicht ist das noch gravierender, dass auch schon in euren Gefühlen schon einiges nicht mehr richtig funktioniert. Das kannst du aber sehen, wenn er mal ein paar Monate im normalen Rhythmus gelebt hat. Natürlich ist Nachtarbeit für eine Ehe und für eine Familie furchtbar. Da muss man gar nicht drüber reden. Und wenn du auch noch voll berufstätig bist, ist das eigentlich die Hölle. Da gibt's nichts zu diskutieren. Und ich finde es völlig okay, wenn er erstmal da ein bisschen zurücktreten muss und seinen Job umbaut, wenn das geht. Und es geht ja offensichtlich. Ich will aber trotzdem noch auch zusätzlich noch sagen, Steffi, ich finde das gut, dass er das macht. Und ich finde, dass du dir auch kein schlechtes Gewissen da machen musst, weil du das quasi erfordert hast. Das hätte eigentlich auch von ihm schon mal der Vorschlag kommen können. Aber es ist bequem. Man muss es mal ganz ehrlich, ich kann es auch nachvollziehen, wirklich, weil es ist ein ganz anderes Arbeiten. Gut, aber jetzt hat er mal zwar. Ich verlange da wirklich verdammt viel ab, auch für ihn, weil er mehr Stress bekommt und er hat mir auch oft wirklich an den Kopf geknallt, dass wenn er demnächst Tagschicht machen müsste, er genauso müde und kaputt wäre wie ich und auch diesen Stress hätte, was ich ja auch nachvollziehen kann. Und ja, das ist ja auch das, warum ich dann wieder ein schlechtes Gewissen habe. Ja, ich habe ja die Sorge, dass da grundsätzlich schon was nicht mehr so ganz in Ordnung ist zwischen euch beiden. Seid ihr beiden Typen für eine Paar-Eheberatung? Ich weiß es nicht. Macht es mal. Macht es mal. Geht mal zusammen zu einer Beratung. Okay. Finde ich sehr wichtig. Ich sag's ja immer dabei, wenn das nichts ist, dann geht er halt wieder und dann war, aber ein Versuch ist es auf jeden Fall wert, mal mit einer neutralen Person das alles zu besprechen oder vielleicht auch ein paar Mal zu besprechen, um ein bisschen Linie reinzukriegen. Denn ihr beiden schafft das, glaube ich, alleine nicht mehr. Du hast ein schlechtes Gewissen, er hat vielleicht eine gewisse Aggression auf dich, aber es ist alles so vertrackt und man weiß gar nicht mehr, was mit der Liebe ist, was ist mit der Sexualität. Und da sind so viele Sachen, die auf den Tisch gehören, über die man sehr ausführlich und lange dann auch reden muss. Mhm. Natürlich gehört in diese ganze Überlegung auch rein, stimmt diese Beziehung noch? Diese Frage müsst ihr euch auch stellen. Die ist radikal, aber die muss man sich auch stellen. Vielleicht liegt es nicht nur an den Äußerlichkeiten. Jetzt würde ich meine Psychologin, die Anna, anrufen und dir die eine oder andere Beratungsstelle in deiner Umgebung nennen. Okay. Und dann schlagst du mir deinen Mann vor und dann mach das mal recht flott. Ja? Vielen lieben Dank. Steffi, alles Gute und wir melden uns gleich bei dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, 1.33 Uhr haben wir. Diese Woche gibt es natürlich auch wieder ein Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und das Thema diese Woche heißt Gefangen. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich in irgendeiner Weise gefangen fühlen. Vielleicht gefangen in einem kranken Körper, in einer speziellen Situation, vielleicht in einer schrecklichen Beziehung, vielleicht auch in einer abstrusen oder zwanghaften Fantasie. Dann natürlich gerne mit Leuten, die wegen eines schweren Verbrechens schon mal im Knast waren und da gefangen waren. Und gerne mit Leuten, die außerhalb eines Gefängnisses schon mal gefangen waren oder in irgendeiner Form eingesperrt wurden von anderen Menschen. Ihr könnt gerne per Mail euch anmelden, domian@wdr.de oder am Mittwoch vor der Sendung, wie immer ab 12 Uhr anrufen und gerne auch während der Sendung. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Gefangen. Freitemennacht heute und hier ist Oliver und Oliver ist 18. Hallo Oliver. Schönen guten Abend. Ja, hallo Oliver, um was geht's? Du hattest gerade, guten Abend Dungen, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, hattest du gerade das Thema Dschungelcamp in Zusammenhang auch mit den absteigenden Quoten von Wetten, dass erwähnt und wollt dazu vielleicht mal ein bisschen was so aus der Sicht eines Heranwachsenden sagen. Du klingst gar nicht wie 18, bist du 18? Ich bin 18. Ja? Ja. Bis zum 16. März noch und dann ein Jahr älter. Dann schon wieder 19. Nee, ich hatte gefragt, wie ihr euch das erklärt, dass diese Sendung so ein gigantischer Erfolg ist. Warum? Sagst du es deiner Person? Erstmal die Frage, guckst du es? Ich gucke Dschungelcamp, ja, auf alle Fälle. Okay. Dann frage ich dich gleich, was fasziniert dich daran, das dann allabendlich zu gucken? Ich bin ganz offen und ehrlich, bin berufstätig, bin recht früh aus der Schule raus und wahrscheinlich aus dem gleichen Grund wie ein Großteil aller anderen. Es ist, was die Aufmerksamkeitsspanne betrifft, recht aufwandslos. Das heißt, man kann das laufen lassen, man muss nicht viel darüber nachdenken. Man lässt sich belustigen von den Fauxpas und Problemen anderer öffentlicher Personen. Und ja, muss sich mitunter vielleicht noch nicht mal mehr viel Gedanken um sich selbst machen, sage ich jetzt mal. Während man, wenn man jetzt Wetten, das guckt, meiner Meinung nach ein bisschen auch vor allem den eigenen Kopf einschalten muss. Und das ist was, was meiner Meinung nach vielleicht auch viele um die Uhrzeit abends nicht mehr machen wollen. Ja, oder aber Wetten, das ist ja nur auch eine Unterhaltungsshow. Da muss man ja auch nicht so viel mitmachen. Nicht viel, ich finde, nicht viel mehr mitmachen als beim Dschungel. Das muss doch noch andere Gründe haben. Das ist richtig, nur ich bin halt eben der festen Überzeugung, Herr Lanz ist jemand, der sich sehr gewählt ausdrückt, der sich ordentlich ausdrückt, der auch einen gewissen Geist mitbringt. Und ich glaube, das ist was, womit viele Zuschauer nicht mittlerweile nicht mehr wirklich zurechtkommen. Ich höre aus, ja? Dass du ein Fan von Markus Lanz bist oder ihn schätzt. Von Markus Lanz bist. Ich bin doch ein Stück weit schon ein Fan von Markus Lanz, weil ich viele Berichte auch gesehen habe, wo ich für mich einfach herausschließe, er ist gerade was das Journalistische betrifft, er hat ja seine eigene Talkshow, da weiß nicht, ob er sie immer noch führt, sehr, sehr, sehr offen ist und vor allen Dingen auch sehr, sehr direkt Fragen stellt und sich keiner Diskussion zu peinlich ist oder ihr aus dem Weg geht. Nun gab es ja ich sage jetzt mit meiner Wertung, eine üble Kampagne vorige Woche, eine Online-Petition gegen ihn. Wie hast du denn das empfunden? Also die Zahlen, die ich bisher gelesen habe, waren ja irgendwie 200.000 Unterschriften und ich weiß nicht, jeder hat ja seine eigenen Ansichten. Ich glaube, man nur, dass ein Lanz jetzt bei dem einen oder anderen unbeliebt ist, kann man jetzt nicht unbedingt nur darauf schließen, dass er sich vielleicht jetzt seriöser oder gewählter ausdrückt. Dem einen oder anderen schmeckt vielleicht auch einfach der Charakter des anderen nicht. Ich persönlich finde es sehr schade, weil für mich tatsächlich ein Daniel Hartwig, der jetzt hier Dschungelcamp moderiert, meiner Meinung nach viel eher so eine Petition verdient hat. Ich meine, eine Sonja Zietlow, die ja als Moderatorin der Sendung seit der ersten Stunde dort ist, hat mit Sicherheit dort auch ihre Sprüche und zeigt auch zwischenzeitlich immer mal wieder so moralisches, Defizit, wobei das vielleicht auch einfach nur Show ist. Ja, die Petition, der Auslöser war ja, dass er eine Politikerin der Linken nicht hat richtig ausreden lassen in seiner Sendung. Das hat das Ganze ja ins Rollen gebracht. Ja, nur ich kann die Situation jetzt nicht ganz genau beurteilen, nur ich glaube auch einfach, das ist in dem Moment vielleicht hat er einfach gerade einen Gedanken gehabt, zum Beispiel, so kenne ich es von mir, ich bin auch jemand, der gerne zwischenzeitlich den Leuten ins Wort fällt, und dann einfach in dem Moment, nur weil man seinen Gedanken nicht verlieren will, wie auch immer ist das, glaube ich, eine Situation, die am Ende heißer gekocht wird, als am Ende gegessen wird. Ne? Also ich glaube auch, mich hat das Ganze ziemlich provoziert, muss ich sagen, weil ich sicher bin, wenn da ein rechter Politiker gesessen hätte und er dem rechten Politiker vielleicht ein bisschen arg ins Wort gefallen wäre, hätte sich kein Mensch aufgeregt. Bei dieser Politikerin ist das Geschrei dann ganz groß. Also ich fand das völlig, völlig hysterisch und hoffentlich ist die ganze Sache jetzt vom Tisch. Ich denke es mal auch, ich hoffe es. Ja, also nochmal zum Dschungelcamp zu kommen, das ist so für dich so bräsige Unterhaltung, die dahin plätschert und du fühlst dich dabei unterhalten und kannst dabei abschalten. Tatsächlich ja, also das ist so für mich einfach, man hat dann wieder was, wo man zwei Wochen ein Stück weit mitfiebert. Sag aber auch ganz ehrlich, es ist nicht so, dass ich sowas dann, sag ich mal, dass ich das ganze Jahr darauf hinfieber. Es ist dann da, ich guck's dann auch, bin aber sonst jemand, der gerne ein bisschen Gehaltvolleres guckt, auch was so Comedy betrifft, der eher mal ein bisschen was guckt, was geistreicher ist. Also in der Comedy gibt's da viele Personen, ob ein Bodo Wartke oder ein Volker Pispers, ganz große Leute für mich persönlich, finde ich. Habe auch gerade, bevor ich jetzt bei dir eingeschaltet habe, im Fernsehen noch den Kleinkunstabend auf dem WDR gesehen, da vor euch, mit dem Dieter Nuhr. Finde ich persönlich ansprechender, einfach weil man sein Allgemeinwissen dann auch immer mal wieder ein bisschen auf die Probe stellt und auch ein bisschen was dazulernt. Ich glaube ja, dass diese RTL-Sendung einmal so den Voyeurismus der Leute ungeheuer anfacht und also eine große Voyeurismusbefriedigung ist, dann aktiviert es sehr viel Neid und Missgunst und Schadenfreude bei den Leuten. Das macht den Leuten Spaß, dann zuzusehen, wie der eine, der blöd ist, dann irgendwie auch gequält wird oder wie. Also es ist ja ganz viel Klatsch und Tratsch und alle Leute klatschen und tratschen gerne und da wird das dann eben in diesen zwei Wochen extrem gut bedient. Ich glaube, ich bin persönlich der festen Überzeugung, dass jeder Mensch auf seine gewisse Art und Weise ein Problem damit hat, in den Spiegel zu gucken. Da rede ich auch von mir selber. Und das ist auch gar keine böse Unterstellung. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur des Menschen. Und ein Fernsehprogramm, was gerade von den privaten Sendern wie ProSieben oder RTL zwischenzeitlich gebracht wird, bietet halt eben einen Ausweg für diesen Spiegel. Das heißt, man muss nicht sich selber im Spiegel begucken, sondern kann sich also die Projizierung, die medientechnische Projizierung von öffentlichen Leuten dort angucken. Also meine Damen und Herren, dieser junge Mann, der gerade spricht, ist erst 18 Jahre alt. Also umso interessanter deine Thesen. Danke. Ja, ich bin mit Umständen groß geworden, ob gut oder schlecht, das muss jeder selber beurteilen, der es hört. Und habe halt eben früh für mich feststellen müssen oder halt eben auch früh für mich gesagt, setze dich mit vielen Dingen auseinander, guck, dass du viel erlebst, dass du viel machst. Ja. Weil ich bin jemand, ich rede gerne, aber ich habe halt eben jetzt musst du stoppen, sonst wirkst du altklug. Ja. Bisher war das total sympathisch, was du gesagt hast. Lassen wir das Ganze einfach mal so stehen, Oliver. Kein Problem. Ich danke dir sehr für die Meinungsäußerung. War sehr fundiert und sehr differenziert. Ich danke dir vielmals. Ich danke dir zum Zuhören. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. Der Oliver. 18 Jahre alt. Andi, 29. Guten Morgen, Andi. Ja, guten Morgen, Domian. Schön, mal mit dir zu sprechen. Andi, freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Mein Thema ist, also ich habe meinen Vater entführt, beziehungsweise musste ihn entführen. Woraus? Da geht's darum, er hatte 2000 neu geheiratet, also von meiner leiblichen Mutter geschieden, hat im Jahr 2000 neu geheiratet und 2007 hat er einen Schlaganfall gehabt im Januar. Mhm. So, dann war er daraufhin 2 Monate auf der Intensivstation und 9 Monate in der Reha. Mhm. Und dann ist er in die häusliche Pflege gekommen, nach Hause wieder zu seiner Frau. Ne? Mhm. So. Und von ihr wurde er jetzt auch gepflegt bis Ende letzten Jahres. Mhm. Und das war, sage ich mal, so eine Pflege, worauf sie nicht wirklich Lust hatte. Das hast du gemerkt. Und du warst auch öfter da und hast das beurteilen können. Ja. Also die Pflege hat 500 Kilometer von uns zu Hause weg stattgefunden. Er hat halt in Brandenburg gewohnt und wir hier im Rheinland. Wer ist wir? Also du? Also wir die Kinder jetzt. Ach so. Ich, der Sohn und die Tochter. Mhm. Und dann habe ich ihn so 3 bis 4 Mal im Jahr besucht. Mhm. Immer so für 1-2 Tage. Und da hatte ich auch Gespräche mit ihr und ich habe auch da schon festgestellt, dass sie kein wirklich großes Interesse mehr hat, ihn zu pflegen. Ne? Also er konnte richtig reden auch und sich artikulieren. Genau, er konnte noch reden, artikulieren. Er war halt halbseitig gelähmt, einen Rollstuhl auch gefesselt, ist er bis heute noch. Und wenn du da mit ihm alleine warst, was hat er denn über die Situation gesagt, in der er da war? Ja, also man hat schon depressive Phasen gespürt, ne, dass er sehr depressiv war gegenüber früher. Und er war mit der Situation natürlich nicht zufrieden. Allerdings hat er zu der Pflege oder bezüglich der Frau nichts weiter erwähnt. Ne? Also überhaupt nichts, auch bis zum letzten Jahr nicht. Es waren ja schon 5 Jahre vergangen. Mhm. Und bis dahin hat er dazu sich gar nicht geäußert, dass es irgendwie negativ wäre. So, was hast du jetzt gemacht? Ja, ich habe halt gespürt oder durch Reden mit ihr gemerkt, wie sehr sie das belastet hat. Und habe ihr daraufhin mal vorgeschlagen, vor 2 Jahren, dass sie ihnen ins Heim gibt. Ne? Mhm. Und damit sie dann auch entlastet ist. Mhm. Und das wollte sie aber nicht, weil sie meinte, es wäre zu teuer. Und letztes Jahr, Ende letzten Jahres, im Herbst, war ich das letzte Mal zu Besuch mit meiner Freundin. Und dann wurden wir von der Hausgemeinschaft dort angesprochen, dass er halt total vernachlässigt wird. Er wird angeschrien, das hören die bis heraus aus der Wohnung. Mhm. Und dass diese Frau schon einen neuen Lebensgefährten seit 1,5 Jahren hat, der auch dort regelmäßig ein- und ausgeht. Und dort mittlerweile auch schon, kann man sagen, hausiert, also mitwohnt. Mhm, ja? Und das war natürlich ein Schock für mich, das zu hören, weil das hat sie uns verheimlicht. Wie gesagt, wir kamen nur 3 bis 4 Mal im Jahr. Aber du hast doch sicher mit deinem Vater ab und zu oder öfters mal telefoniert. Genau. Und da hat er dir das nicht erzählt? Nein, er hat mir das nicht erzählt, weil er auch von der Frau unter Druck gesetzt wurde. Ne? Mhm. Also er war ja auf sie angewiesen, an Rollstuhl gefesselt. Okay. Und kann das sein, dass sie daneben saß, während er telefonierte und dann sagt man das nicht? Genau, das kann auch sein. Mhm. Auf jeden Fall habe ich ihn dann irgendwann drauf angesprochen. Mhm. Und dann hat er auch dazu was gesagt und er war auch mit der Situation überhaupt nicht zufrieden. Ne? Mhm. Und ich habe ihn dann angeboten, dass wir ihn da rausholen. Ne? Mhm. Und dem hat er dann auch zugestimmt. Also ich habe ihm versichert, dass wir ihm hier bei uns, 500 Kilometer entfernt, einen Heimplatz besorgen, wo er dann wirklich gut aufgehoben ist. So, wie hast du das jetzt gemacht? Du hast ihn entführt, das heißt, du... Ja, man kann sagen, entführt. Also du hast die Frau, die Lebensgefährtin, nicht eingeweiht. Nee, das habe ich aus dem Grund nicht gemacht, weil die sehr finanziell auf ihn angewiesen war. Die haben halt Pflegegeld bekommen. Ja. Und die Rente. Und das geht dann schon an die 2000 Euro. Ne? So, wie hast du es dann geschafft? Die Frau war doch vermutlich immer wieder anwesend oder da. Wie hast du es geschafft, ihn da rauszuholen? Ja, also ich habe mich dann angekündigt, ganz normal, als wäre ich gerade in der Nähe und würde dann auf den Sprung vorbeikommen. Und dann bin ich dann halt dorthin gefahren und habe ihn dann am Nachmittag zum Spaziergang mit nach draußen genommen, wie ich das halt immer gemacht habe, wenn ich zu Besuch war. Mhm. Ja, dann ging das relativ schnell. Dann habe ich ihn halt ins Auto geladen, den Rollstuhl hinten rein und dann sind wir schon losgefahren. Und er wollte das auch? Er wollte das. Mhm. War ja schon vorher. Mhm. Das habe ich dann beim Herbstbesuch, habe ich das abgeklärt mit ihm. Ne? Mhm. Und das hat dann halt ein bisschen gedauert, bis ich den Heimplatz hatte und alles organisiert hatte. Weil sie hatte ja immer erwähnt, sie hätte die Vormundschaft. Mhm. Aber die hat sie nicht. Das habe ich vorher übers Gericht prüfen lassen, über einen Rechtsanwalt. Mhm. Demnach war er ein freier Mann und konnte sich noch selbst entscheiden. Das Gericht hatte mal abgelehnt, dass sie die Vormundschaft hat. So, dann hast du das gemacht. Er hast ihn ins Auto gepackt und nun waren aber noch 1000 Sachen von ihm in dieser Wohnung. Wie ist das dann alles geregelt worden? Ja, also ich habe ihr erstmal ein Schreiben hingelegt, ne? Mhm. Und darin habe ich ihn also auf einer A4-Seite begründet, warum ich ihn mitnehme, dass ich halt so und so Sachen gehört habe, was nicht in Ordnung ist und ich ihn mitnehme und er wird auch nicht mehr zurückkommen. Mhm. Und dass sie auch kein Geld mehr ausgeben soll, was seiner Hilfe zugutekommen soll. Ne? Mhm. An demselben Tag, ich hatte ja gar nichts von ihm. Ich hatte weder Versicherungsunterlagen noch sonst irgendwas. Mhm. Ich habe an dem Tag, an dem Vormittag, bevor ich ihn rausgeholt habe, ich noch die Pflegekasse angerufen, die Rentenkasse und so weiter, damit die Zahlungen direkt gestoppt werden. Ja. Das war gar nicht so leicht, nur telefonisch, aber es hat alles funktioniert. Ne? Ja, ja. Also, so. Und wie war die Frage eben? Wie sie denn darauf reagiert hat, was dann los war, als sie das erfahren hat? Ja, dann ging die Post ab. Also auf jeden Fall war er dann hier. Ich habe ihn dann an dem Abend, wir sind dann über die Autobahn gerauscht, habe ich dann hier im Heim abgegeben. Ne? Hm. Und dann ist er auch direkt ins Bett. Und am nächsten Tag hat mich dann eben seine Frau angerufen, weil sie hat auch den Brief gelesen. Ne? Hm. Und hat dann gefragt... Erst am nächsten Tag? Genau, am nächsten Tag. Das ist auch schon komisch. Ja, 24 Stunden später, am nächsten Abend, hat sie sich erst gemeldet, auch ganz im Ruhigen, hat mich sehr verwundert. Mhm. Und wollte sich erkundigen, wo er denn genau ist, ob er wirklich hier ist. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt, er ist nicht hier, ne? Mhm. Und er ist in einem Heim. Mhm. Aber wo, das habe ich ihr nicht verraten. Um ihn zu schützen. Genau. Und daraufhin kam dann, hat es dann Sturm geklingelt. Und dann kam die Polizei. Ach. Und dann hat sie eine Meldung bei der Polizei gemacht, dass ich ihn entführt habe. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Ach du lieber Gott. Dann sind die bei uns halt in die Wohnung rein, ne? Und da habe ich denen das alles geschildert, erzählt. Die sind halt davon ausgegangen, der wäre hier. Und der und sie hat auch erzählt, sie hätte die Vormundschaft und so weiter, ne? Mhm. Und dann habe ich aber zum Glück, dass er vorher alles geklärt über das Amtsgericht und konnte denen das alles darlegen. Und dann sind die noch ins Heim gefahren und haben sich da auch noch bei den Pflegekräften mitten in der Nacht erkundigt, ob es ihm gut geht, ne? Ja. So, und dann war aber die Polizei auch auf meiner Seite nach der Schilderung. Ja. So, jetzt verkürzen wir die Geschichte mal. Das Ganze hat stattgefunden vor 6-7 Wochen. Ach, so frisch war es jetzt? Ja, das ist ganz frisch. Ach, das sind irre Aktionen. Respekt, Andi. Das finde ich sehr toll, was du da gemacht hast. Respekt, Respekt. Ja, das ist eine große Sache. Das ermäßig, was du da geleistet hast. Da wird ja, aber wenn man sowas hört und dass die Frau seit anderthalb Jahren dort einen neuen Partner hatte, sie hätte sich ja auch heimlich mit diesem Partner treffen können. Aber jetzt, wo er frei ist, hat er denn da ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert, wie es ihm ergangen ist bei der Frau? Nein, nicht wirklich. Ich spreche ihn auch gar nicht groß darauf an. Er ist jetzt gerade in einer Phase, wo er sich in dem Heim einlebt. Ist er dir denn dankbar? Freut er sich denn? Ich habe schon das Gefühl, dass er da dankbar ist und dass er sich jeden Tag wohler fühlt. Ne? Ich wundere mich, dass da nicht mehr Euphorie ist. Ja, weil das ist diese Phase nach dem Schlaganfall, diese Depression. Und vielleicht auch wir Kinder, wir sagen uns, dass es durch die Jahre, die er dort verbracht hat und die letzten anderthalb Jahre noch vor diesem neuen Partner, dass ihn das sehr mitgenommen hat. Ja, und das ist natürlich auch für so einen kranken Menschen auch ein Schock, dieses Entführtwerden, also auch wenn es vom eigenen Sohn ist, dieses plötzlich rausreißen, die neuen Umstände, das muss man ja auch erstmal alles verarbeiten. Das ist ja für einen Gesunden, wäre das ja schon ein Stress pur. Und wenn man krank ist, ist das noch belastender. Genau, vor allen Dingen, er muss sich darauf verlassen, dass wir Kinder das jetzt alles geregelt bekommen. Mhm. Und ich hatte auch meine Bedenken, dass er deswegen auch große Angst hatte, dass wir das überhaupt so geregelt, ob wir das so geregelt bekommen. Ne? Mhm. Weil sie immer gesagt hat, Heimplatz geht alles nicht und so weiter. Ne? Jetzt aber nochmal die Frage, das hatte ich gerade gefragt und da sind wir ein bisschen abgekommen. Er hat ja noch dann ganz viele Sachen in dieser Wohnung. Wie hast du die jetzt schon herholen können? Nein, noch gar nicht. Noch gar nicht. Auch gar nicht. Also sie hat die Wohnung jetzt gekündigt, das heißt, sie ist jetzt in einem Schritt, dass sie ihn in Ruhe lässt. Das ist schon mal sehr positiv, so wie ich das von der Hausverwaltung jetzt erfahren habe. Aber die Sachen sind alle noch da. Da gibt es auch bestimmt wichtige Sachen, Urkunden, es gibt Krankenkassenkärtchen und weiß ich was alles. Also genau, das musste ich natürlich alles neu beantragen und ich habe das alles telefonisch gemacht und da waren die Krankenkassen auch sehr kooperativ, also die haben damit gewirkt, trotz nur Telefon. Und das habe ich alles regeln können. Aber es geht darum, so Lebensversicherung hat er zum Beispiel auch. Ja, genau. Ne? Und das habe ich jetzt, muss ich alles neu beantragen, weil sie rückt nichts raus. Ja. Ne? Persönliche Kleidungsstücke, das haben wir ihnen jetzt hier so alles neu gekauft. Gut. Ich hatte nur so Grundsachen mitgenommen. Mensch, Andi, also ich ziehe nochmal wirklich den Hut vor dir. Das ist jetzt so relativ leicht erzählt, aber ich weiß, was das für eine Aktion ist. Vor allen Dingen, das dann auch mit den Behörden alles abzuklären und mit Krankenkasse und mit Lebensversicherung und Polizei und Altenheim, Pflegeheim und das ist Wahnsinn. Respekt, Respekt. Ja, super. Genau. Ja, aber so kann man es auch machen und sehr vorbildlich. Wenn es den Eltern schlecht geht und wenn sie vor allen Dingen dann nicht mehr selbst so können, dann muss man helfen. Und du hast es richtig gemacht. Ja, man muss sein Ohr überall haben, ne? Genau. Danke, dass du das erzählt hast und vielleicht das ein Anstoß auch für andere Leute, auch wenn es Not tut, auch zuzulangen und zuzupacken. Genau, richtig. Viel Glück weiterhin, dass sich alles dann endgültig gut fügt und alles Gute für deinen Vater. Dankeschön, alles Gute für die Sendung. Dankeschön, Andi. Tschüss. Okay, ciao. Tschüss. 1:52 haben wir und hier ist Gerald, der ist 49. Guten Morgen, Gerald. Ja, guten Abend, Domian. Gerald, ich grüße dich. Um was geht's? Meine Frau ist vor 2-3 Tagen am Samstag gestorben, nachdem sie die 5 Tage davor nur noch von den Maschinen am Leben erhalten wurden, also seit letzte Woche Montag eigentlich schon hirntot war. Was war denn passiert, dass sie so schwer krank war? Es war ein geplatztes Aneurysma, also eine Hirnblutung und was wir vorher nicht wussten, was wir da erst festgestellt haben, dass das Hirn schon vorgeschädigt war durch Verkalkungen, so dass sie eigentlich von vornherein keine Chance gehabt hätte bei der OP, die dann war. Und das kam auch nicht von heute auf morgen, diese Verkalkung. Das ist ein schleichender Prozess, wo uns die Ärzte dann auch sagten, dass auch eine Wesensveränderung mit ihr vor sich gegangen sein müsste in den letzten Jahren. War das so? Es war so, was auch vieles dann im Nachhinein erklärte. Wenn wir das auf Älterwerden und Wechseljahre geschoben haben oder versucht haben, in dieser Richtung damit umzugehen, ja, zeigt sich halt im Nachhinein, dass es diese Verkalkung war. Die aber Gehirnblutung, ist die dann ganz plötzlich aufgetreten? Ja, das... Wie war das? Es ging vielleicht 2 Tage Kopfschmerzen voraus, die dann als Virusinfektion oder vielleicht Stirnhöhlenvereiterung, ja, meine Frau wollte nie zum Arzt gehen. Also sie hat 20 Jahre lang, 25 Jahre lang kategorisch den Arzt gemieden. Das war ihr Wille. Deshalb wusste sie auch nichts davon und hätte sie davon gewusst, hätte sie niemals was machen lassen. Und hätte man versucht, es zu operieren, hätte es schon vor 10 Jahren so ausgehen können. Deshalb auch. Wir sind alle völlig im Reinen. Ja, wir sind froh, dass unsere Frau oder meine Frau und Mutter so ein schönes Leben hatte. Wir waren 30 Jahre zusammen bis hierhin, dass sie nichts davon wusste, dass sie bis zu dem kurzen Augenblick, der sehr schnell ging mit dem Hirntod, es ist alles in ihrem Sinne. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich anrufe. Meine Frau war bis zum Schluss eine glückliche, zufriedene Frau und zu ihrer kleinen Welt gehörte auch Domian zu schauen, solange ich denken kann, war das ein fester Bestandteil ihres Lebens, abends den Domian zu schauen oder auf dem Weg dahin einzuschlafen. Und ich möchte einfach an dieser Stelle Danke sagen. Du warst im Leben meiner Frau ein wichtiger Baustein. Das rührt mich jetzt sehr und dennoch ist es natürlich traurig. Ende der Sendung möchte ich dann auch meine Frau bei dir mehr oder weniger abmelden. Ja. Und wir sind so lebensbejahend alle. Und auch in der Gewissheit, dass meine Frau durchweg ein schönes Leben hatte und nicht leiden musste. Mhm. Ja, nehmen wir es an. Du warst ein wichtiger Baustein ihres glücklichen, zufriedenen Lebens. Oh, das ist natürlich ein großes Wort. Ich gebe den Dank sehr gern zurück. Bin auch sehr gerührt, dass du mir das so sagst, Gerald. Vielen Dank. Wie alt ist deine Frau eigentlich geworden? Meine Frau ist 47 geworden. 47. Mhm. Du hast gerade gesagt, sie lag dann nur noch an den Apparaten die letzte Zeit. Ja, die letzten 5 Tage, genau. Gab es dann diese Entscheidung, sollen wir die Apparate abschalten? Nein, diese Entscheidung wurde mir eigentlich abgenommen, ich habe diese Bilder alle gesehen, die mir auch sehr ausführlich erklärt wurden von diesem Ärzteteam. Sie war so vorgeschädigt, dass es zu keiner Zeit hätte erfolgreich verlaufen können. Mhm, mhm. Ja. Jetzt hast du natürlich recht, bei allem Unglück, wenn man die Partnerin verliert oder deine Kinder die Mutter verlieren, es war natürlich ein sehr gnädiger Tod. Ja, sie hat es uns, auch wenn es noch so schwer ist und die Lücke, die sie reißt, noch so groß ist, ja, und wir überhaupt nicht wissen, wie es im Augenblick weitergehen soll, war es sehr tröstlich für uns zu wissen, dass unsere geliebte Mutter und meine Frau alles in ihrem Sinne, alles in ihrem, so hätte sie es gewollt. So hätte sie es gewollt, ja, das glaube ich auch. Wie habt ihr jetzt schon Planungen, wie wird die Bestattung sein? Hatte sie? Auch das wird in ihrem Sinne sein. Ich werde alles so tun, wie sie es sich gewünscht hat und wie wir es abgesprochen haben in den Jahren davor eigentlich schon immer. Ach, das hattet ihr schon mal besprochen, das Thema. Ja, und auch das nimmt allen Beteiligten die Angst vor einer starren Stadtteilbeerdigung mit Kaffee und Kuchen in der Kneipe nebenan. Sowas wird es bei uns nicht geben. Wie soll es ablaufen? Wir werden sie an einem Ort, den sie sich gewünscht hat, der wunderschön ist, im Wind verstreuen, mit allen Freunden, niemand kommt im Schwarz, mit Helium-Luftballons in Herzform und Blüten. Mhm. Das hat meine Frau sich gewünscht. Mhm. Und das wird sie bekommen von mir. Und dann wird das auch so sein? Ja. Das wird jetzt schon Samstag sein. Jetzt am Samstag schon? Ja. Dann habt ihr das so geregelt unter der Hand mit einem Bestatter, aber das darf man ja nicht. Ich weiß nicht, ob ich sowas am Fernsehen sagen darf, ich möchte lieber nicht drüber sprechen. Nein, okay. Ich erfülle meiner Frau ihren letzten Wunsch. Das ist auch völlig. Davon helfe ich niemand ab. Das finde ich auch sehr richtig und das ist auch genauso in Ordnung, Gerald. Ich danke dir für die Rückmeldung und wünsche euch eine gute und besinnliche Bestattung, dass alles im Sinne deiner Frau verläuft. Und ich, wenn irgendjemand meint, er hat Probleme, dann soll er mal einen halben Tag auf eine Intensivstation geben. Allerdings. Allerdings. Ich danke dir, Gerald, und dir und deiner Familie alles Gute. Danke dir auch. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute in der Technik Andreas Fulford. Morgen Freitemennacht, wieder so wie heute. Und ich sage euch nochmal unser Thema am Mittwoch, das heißt Gefangen. Und ich möchte gerne in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mit Leuten sprechen, die sich in irgendeiner Weise gefangen fühlen. Im Körper, im eigenen Körper, vielleicht im Krankenkörper, in einer speziellen Situation oder vielleicht auch in einer zwanghaften oder kranken Fantasie. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die außerhalb eines Gefängnisses schon mal von jemandem länger gefangen gehalten wurden oder eingesperrt wurden. Also das ist das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, morgen freie Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht und wir drücken mal alle gemeinsam die Daumen, dass wir morgen pünktlich um 1 Uhr hier sind. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Macht's gut, bis morgen. Tschüss.